ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht بارك الله فيكم ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen heute weiter, wie sind mit Riyad al-Salihin weiter. Und wir sind bei Kapitel 152, Kapitel Hadith bei mir 925 und bei euch Hadith 919. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ich rede über die Bavaria-Übersetzung. Nicht von diesem Buben. An Ummi Salama, radiyallahu anha, babu ma yuqalu inda al-mayti, wa ma yaquluhu man mata lahu mayt. An Ummi Salama, radiyallahu anha, okay, das. An Ummi Salama, Moment bitte. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حضرتم المريضة أو الميتة فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواه مسلم هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. وروى أبو داود وغيره الميت بلا شك. وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث أم سلمة إذا حضرتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريضة أو الميت. حضور المريض أو الميت بارك الله فيكم هو عندما يكون في آخر حياته أو في آخر رمقاته، فلما يأتيه الإنسان ويكون عند هذا الميت أو المريض الذي هو على أبواب الموت فليقل خيرا. لماذا يقول خيرا؟ في الجاهلية كانوا إذا حضروا الميت يعني الإنسان الذي سيموت، كان إذا حضروا يدعون على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال إذا حضرتم فقولوا خيرا. ليش؟ لأن الملائكة يؤمنون على ما تقول، فالدعاء في هذا الوقت قد يستجاب والملائكة تؤمن. آمين أي اللهم فاقبل، أي الملائكة تؤمن. فذاك ينتبه الإنسان. بعض الناس مثلا لما يحصل له مصيبة الموت يدعو على نفسه بالثبور، أو يدعو على نفسه بالموت، أو يدعو على نفسه بشيء، والله سبحانه وتعالى يقبل في هذه اللحظة الدعاء. فذاك ينتبه الإنسان وما يفعل مثل هذا. فقالت أم سلمة لما مات قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اغفر لي وله. شوفوا يا أخوة القاعدة في الدعاء، أن تدعو لنفسك أولا، أن تدعو لنفسك أولا ثم لغيرك. يعني الإنسان ما يقول اللهم اغفر له ولي، إنما يقول اللهم اغفر لي وله، اللهم اهدني واهده، عادة هكذا الدعاء. فهنا قال: قولي اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبة حسنة، يعني اجعل لي، يعني أعطيني أفضل من هذا الذي كان، فعاقبني الله خيرا منه محمدا صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا حصلت له مصيبة، عند المصيبة ماذا يفعل الإنسان؟ في أخوة الصبر عند الصدمة الأولى، ترى بعد الصدمة انتهى الأمر. يعني الإنسان مثلا حصل له حادث وما صبر، هنا بعده سيصبر أصلا شاء أم أبى. أما الصبر يكون عند المصيبة لما تحصل، فإذا حصلت له مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله هو الذي خلقنا وأعطانا، نحن سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما في، ففروا إلى الله، ما في، أينما تكونوا يدرككم الموت، لن تنجو. فماذا يقول بعدين؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني اعطيني اجر على صبري على هذه المصيبة، واجعل هذه المصيبة التي أصبتني فيها خيرا لي منها بعدها لصبري عليها. فمن فعل ذلك أجره الله سبحانه وتعالى خيرا منها. لما توفي أبو سلمة قالت أم سلمة: من أفضل الناس بعد أبي سلمة؟ من أفضل الناس بعده؟ فدعت بهذا الدعاء فتزوجت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن أفضل لا نقاش، النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 152 wie schon gesagt في حديث 919 أم سلمة die Frau von unserem Propheten صلى الله عليه وسلم sagte: der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat gesagt: wenn ihr einen Kranken oder einen Toten besucht, das bedeutet, wenn ihr beim Kranken, der am Ende seines Lebens ist, oder bei demjenigen, der schon im Sterbe liegt, wenn ihr dort seid, so sagt nur Gutes, dann die Engel sagen dazu Amen. Als dann mein Mann Abu Salama verstarb, kam ich zum Propheten und sagte: O Gesandter Allahs, Abu Salama ist gestorben. Da sagte er: Du sollst sagen, O Allah, ich bitte dich, mir und ihm zu vergeben und mir einen guten Lohn zu vergelten. So vergalt Allah es mir einen besseren Ehemann als Abu Salama, nämlich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Auch Salama, radwallahu alaiha, Hadith 920 hier. 921, Entschuldigung. Salama, radwallahu alaiha, berichtete auch: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen: Kein Diener Allahs, der von Musiba, das wird Unglück, getroffen wird und dazu sagt: Wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir zurück. O Allah, ich bitte um deine Vergeltung für mein Unglück und um einen besseren Ersatz des Verlustes, dem Allah nicht eine Vergeltung und einen besseren Ersatz gewähren wird. Als Abu Salama verstarb, bat ich so, wie es der Gesandte Allah mir empfohlen hat, so vergalt Allah es mir mit einem besseren als ihn, nämlich mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam. Das Hadith ist auch bei Muslim. Barakallahu fikum, diese beiden Hadithen. Es geht darum, wenn wir Leute besuchen, die im Sterben liegen. Jetzt, es gibt eine Person, die im Sterben liegt. Du musst aufpassen, wenn die Person im Sterben liegt, dann sind die Engel dabei. Weil das sind die letzten Momente der Person. Und wenn die Person im letzten Moment ist, dann kommen die Engel entweder des Paradieses oder Engel der Hölle zu ihm. Das bedeutet Engel der Barmherzigkeit oder Engel der Strafe kommen zu der Person. Und diese Person dann sieht anders als du und als ich, weil die Person im Sterben liegt. Und weil die Engel dabei sind und die Person liegt im Sterben, dann sollte man aufpassen, was man sagt. Warum? Weil es in der vorislamischen Zeit so war, dass die Leute in Jahiliyyah was haben sie gemacht? Sie haben mit Gebet gegen sich selbst gemacht. Das wird, oh Allah, lass mich blind, mach mich blind, oh Allah, lass mich nicht mehr am Leben, weil die Person so und so gestorben ist. Dann hat der Prophet ihnen beigebracht, sag sowas nicht. Nämlich die Engel, die sind dabei und die sagen Amin. Du sagst, zum Beispiel eine Person sagt, oh Allah, lass mich blind werden. Die Engel sagen, oh Amin, möge Allah das annehmen. Und hier, wenn Allah dieses Bittgebet annimmt, dann kann passieren, dass die Person wirklich blind wird. Deshalb, da muss man aufpassen. Das ist die erste Regel. Zweitens, wenn man Bittgebet macht für die anderen, dann fängt man bei sich selber an und dann bei den anderen. Möge Allah mir verzeihen und den anderen, nicht den anderen und mir. Möge Allah mich recht leiten und die anderen. Und nicht, möge Allah die anderen recht leiten und mich. Besser ist so, mit Gebet zu machen. Weil der Prophet sagte, sag Allahumma firli wa lahu. O Allah, verzeih mir und ihm. O Allah, vergib mir und ihm. Und dann kommt das zweite Bittgebet. Der Prophet sagte, wenn man Musiba passiert, wenn dir etwas passiert, widerfährt, ein Schicksalsschlag, dann sagt man, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören, wir sind Allahs. Das war, Allah hat uns erschaffen, Allah hat uns alles gegeben. Wa inna ilayhi raji'un. Und wir kehren zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir kehren zu ihm zurück. Und dann sagt man, Allahumma khlufni, au Allahumma jurni. Oder أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني give me أجر اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. Es gibt natürlich auch وخلفني gibt es auch eine Überlieferung anstatt لي. Was bedeutet das? O Allah, vergelte das, was mit mir passierte, mit Besserem. Und gib mir Besseres, als was mir widerfahren oder widerfuhr. Salam Radwallahu alayhi sagte, ich habe dieses Bittgebet gesagt, nachdem Abu Salam starb. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist besser als Abu Salam? Dann hat der Prophet sallam sie geheiratet. Deshalb dieses Bittgebet ist wichtig, dass man das lernt. Das ist nicht nur beim Tod, ha? Nicht nur beim Tod, aufpassen. Das ist bei jedem Problem. Bei jedem Problem kannst du das sagen. Zum Beispiel, du hast gearbeitet, du hast deine Arbeit verloren, dann sagst du, Allahumma khlufni في مصيبتي، اللهم أجرني أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وإن صبرت وإن صفرت. بارك الله فيكم. Das kann man in allen Situationen. Oh, aufpassen bitte. Geduld wird gezeigt bei dem ersten Schlag. Nicht wie die Leute denken, ja, ich zeige Geduld. Das ist sowieso, musst du. Angenommen, jetzt dein Haus brennt. Hier zeigst du Geduld. Wenn das schon verbrannt ist, sowieso musst du Geduld zeigen. Ob du willst oder nicht, ist vorbei. Du bist verletzt, da muss man deinen Finger schneiden. Hier zeigst du Geduld, wenn man sagt, wir müssen das schneiden. Wenn das geschnitten ist, sowieso ist vorbei. Du musst sowieso dann Geduld zeigen. Deshalb sagte der Prophet sallam, innama sabru inda sadmati al-ula. Der Prophet sallam kam vorbei an einer Frau und diese Frau, barakallahu fikum, sagt im Lachen, hat ihren Sohn oder ihren Mann verloren, gestorben war. Und dann kam der Prophet, der hat gesagt, ittaqi Allah yamra wahtasibi. Das bedeutet, fürchte Allah und rechne mit dem Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Da hat sie gesagt, lass mich in Ruhe, du weißt nicht, was diese Person von Bedeutung für mich war. Der Prophet hat gar nicht gesagt und ist weitergegangen. Sallallahu alaihi wasallam. Dann später hat sie erfahren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Und der war bei ihr. Dann ist sie zu ihm gegangen, oh Prophet, verzeih mir, ich wusste nicht. Er hat gesagt, Geduld ist bei dem ersten Schlag. Und das ist die Sache. Allah Ta'ala ala. Wa Nabi Musa, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, idha mata waladul abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, qabattum walada abdi, fayaquluna na'am, فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حامدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن الله تعالى أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب تصبر ولتحتسب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ذلك لرقة قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا بارك الله فيكم، إذا حمد العبد الله على المصيبة، وإذا كان مصيبة الموت الله سبحانه وتعالى يأخذ صفيه يعني حبيبه الذي يحبه في الدنيا، أو الله سبحانه وتعالى يأخذ له ولده ويحتسب يحمد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يأمر ببناء بيت له اسمه بيت الحمد في الجنة. لذلك سبحان الله، الله سبحانه لا شك يا أخوة أن هذا الأمر عظيم على الإنسان، أن يفقد من يحبه لن يراه بعد اليوم ويموت. نحن الموت بالنسبة لنا ليس النهاية، وإنما الموت بارك الله فيكم بالنسبة لنا هو بداية الخلود، أنه بعد الموت في القبر يعذب الناس أو يؤجرون أجرا حسنا، وثم بعد قيام الساعة إلى النار أو إلى الجنة، فثم خلودا في الجنة أو في النار. لكن نحن بالنسبة لنا الموت ليس النهاية، لأننا نعلم ونعتقد ونؤمن بأننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. لكن انتبه الإنسان لهذا بارك الله فيك. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته في حال المصيبة ماذا تقول، تقول لله ما أخذ، يعني الله هو اللي أعطى الروح فأخذ، والله ما أعطى هو الذي أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى كتبه أجل. فمرها، قل لها اصبري واحتسبي، اصبري على المصيبة واحتسبي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك في التعزية يقول له هذا الكلام، ولا يقول له والله البقية بحياتك والبقاء لك وما بعرف ماذا، ونسأل الله العافية والسلام. يلا خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه berichtete, der Gesandte Allah sallam, hat gesagt, wenn das Kind eines Dieners Allah stirbt, Allahs, Entschuldigung, wenn das Kind eines Dieners Allahs stirbt, sagt Allah zu seinen Engels Kindes oder das Kind von meinem Diener, dahin genommen, sie antworten ja. Er wird sagen, habt ihr also seines Herzens Frucht abgepflückt? Sie antworteten ja. Er wird fragen, und was hat mein Diener gesagt? Sie sagen, er bat, preis sei Allah, also Alhamdulillah. Wahrlich zu Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. Darauf wird Allah sagen, errichtet für ihn eine Sette im Paradies und nennt sie Sette der Lobpreisung. Sette oder Sette, Entschuldigung, Stätte. Entschuldigung. Stätte der Lobpreisung. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Allah haben sei er, sagt, es gibt keine andere Vergeltung von mir für meinen gläubigen Diener, dessen Liebling auf Erden ich zu mir nahm und er dies geduldig hingenommen hat und auf meinen Lohn im Jenseits wartet, außer dem Paradies. Usama ibn Zayd berichtete, eine Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam schickte ihm einen Boten mit den Worten, mein Söhnlein tut den letzten Atemzug. Komme bitte zu uns. Er ließ sie durch den Boden grüßen. Boten, Entschuldigung, grüßen. Und ihr sagen, Allah gehört, was er nimmt und was er gibt. Jedes Geschöpf hat bei ihm eine bestimmte Frist. So solle sie sich gedulden und mit seinem Lohn im Jenseits rechnen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Schaut mal, die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und seine Barmherzigkeit subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Seele eines Kindes, aber auf der anderen Seite, wenn man Geduld zeigt, mit Lohn rechnet, dann was gibt es? Paradies. Und was ist jetzt besser? Ein Kind steht im Leben und man zeigt Geduld und man kommt mit dem Kind ins Paradies, oder ein Kind bleibt im Leben Und man weiß nicht, ob man, das heißt nicht jetzt, dass wir sagen, die Kinder sollen sterben. Nein, das geht darum nur, dass man nur versteht. Das bedeutet, dass Allah das Kind, sage ich jetzt, sterben lässt. Das heißt keine Strafe, sondern das kann eine Gabe sein für die Eltern. Weil sie durch dieses Kind eventuell mit Entscheidung des Allahs ins Paradies kommen. Man sollte das nicht dramatisch sehen, sondern Allah hat das entschieden. Allah hat das gewollt und du musst Geduld zeigen. Er hat dir das gegeben und er hat das weggenommen. Zeig Geduld, dann wirst du mit dem Kind im Paradies sein. Sagst du kein Geduld, dann hast du verloren. Und es kann sein auch, dass du dein Kind nicht mehr triffst, weil er ins Paradies, das Kind kommt ins Paradies, aber du vielleicht nicht. So, barakallahu fikum, wenn was passiert, dann sagt man Alhamdulillah. Da wird man ein Haus im Paradies bekommen. Das ist Haus von Alhamd, Städte von Alhamd. Dann barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm das Paradies als Belohnung. Und wenn man Geduld zeigt und mit dem Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala rechnet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person sehr viel geben. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عباد ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني يبكي. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، مسألة مهمة جدا، أن النياحة هذه التي يفعل بعض الناس، يدعون على أنفسهم بالشر، هذا لا يجوز. مرة معنا: إذا حضرتم فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، حديث سلمة. ثم بارك الله فيكم، الحديث الآخر هنا، أن الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في أمتي من الجاهلية هم بهما كفر، النياحة والطعن في الأنساب. والنياحة كانت في زمن الجاهلية، كانوا يستأجروا نائحات، تأتي النائحة فتنوح، يعني تبكي وتلطم على الخدود وتشق الجيوب كما يفعل في بلادنا اليوم تماما. يا ريتني مكانك، يا ريتني أنا ولا أنت، يا ريتني أموت قبلك، وكذا، وهذه الأمور كل هذا لا يجوز، وكل هذا من الجاهلية، من أفعال الجاهلية وليس من أفعال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والميت يعذب على بكاء، يتعذب ببكاء أهله عليه. كيف يعني؟ يعني يتألم، لا تبكوا عليه، ليش تبكوا هكذا؟ طبعا هذا النياحة اللي هو رفع حزنا لا بأس، لأنه هذا أمر طبيعي في قلوب بني آدم، في قلوب بني آدم عفوا، أمر طبيعي أنهم يحزنون. ولكن لا يصل هذا إلى أن يعترض الإنسان على القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما عاد سعد بن عبادة، وبكى لما رفع عليه ابن ابنته صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وبكى عند دفن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالقلب يحزن والعين تدمع، في حزن لأن الإنسان يفارق الآخر، ولكن لا نقول إلا كما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم، لا بأس للإنسان أن يقول للناس أنه حزين، ما في شيء. النبي قال إن لفراقك. ثم من النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سبعة، إبراهيم والقاسم وعبد الله الطيب الطاهر، ومن البنات فاطمة زوجة علي والله عليه، زينب امرأة أبي العاص بن الربيع، وأم كلثوم ورقية زوجتا عثمان. لما ماتت الأولى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه الثانية، ولم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عثمان ابنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثانية رضوان الله عليه. الله جزاكم الله خيرا. Den Toten beweinen, jedoch ohne Wehklagen und ohne Totenklage. Ohne Heulen sozusagen. Barakallahu fikum. Wa jazakum Allah khairan. Der Verfasser, rahimahullah ta'ala, al-Imam an-Nita, im Buch der Verbote behandelt wird. Was das Beweinen betrifft, so verbieten es einige Hadithe, da der Tote deswegen bestraft würde. Diese Hadithe werden gedeutet und auf die Personen, die ausdrücklich dies verboten hatten, nee, verlangt haben, dass man sie beweint. Das bezogen. Das Verbotene ist das Beweinen mit lauten Wehklagen oder Klageschrei. Viele Hadithe belegen, dass man die Toten ohne Wehklagen beweinen darf. Zum Beispiel Ibn Umar, Ridwanullahi alayhi, berichtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam besuchte den erkrankten Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu in Begleitung der Gefährten Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud. Dann weinte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Als die Gefährten dies, sein Weinen sahen, weinten sie auch. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: Hört bitte gut zu, Allah bestraft nicht für das Tränenvergießen oder die Herzen Trauer, aber wegen dieser, und er zeigte auf seine Zunge, bestraft er oder hat Erbarmen. Das bedeutet, die Zunge, was man sagt, was man macht mit der Zunge. Aber wenn man weint, weil man traurig ist, ist kein Problem. Aber wenn man anfängt zu sagen, ja, warum hat Allah das genommen? Warum mit mir, was die Leute machen? Oder da fängt man sich zu schlagen und auf die Wangen und die Klamotten zerreißen, wie in vielen Ländern, möge Allah subhanahu wa ta'ala so bewahren. Weinen kein Problem, aber nicht übertreiben. In unseren Ländern ist anders. Die Frau, die zerreißt ihre Bekleidung, die nimmt ihre Kopfbedeckung weg, die fängt an zu schreien laut. Ah, oder. In vorislamischer Zeit, man hat extra Frauen gemietet, da hat man ihnen Geld gegeben, damit sie sich schlagen und weinen. Es gibt heute auch in den arabischen Ländern. An-Nawahat heißen sie. Die ziehen sich schwarz Und die kommen und die fangen an, laut zu schreien. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Handlungen, die sind von vorislamischer Zeit, von Jahiliyyah. Und die sind aber in meiner Nation. Und das ist Kufr. Klage, Schrei. Oder Totenklage, Wehklagen. Und kritisierender Abstammung von Menschen. Der Prophet hatte ja geweint, kein Problem. Aber er hat gesagt, wenn man traurig ist, weil die Person nicht mehr zu treffen ist, nicht mehr zu anzusprechen ist, das ist normal. Aber was man mit der Zunge sagt. Dann barakallahu fikum, der nächste Beweis. Usam ibn Zayd radhiyallahu anhu berichtete, eine Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam schickte ihm einen Boten mit den Worten, mein Söhnlein tut den letzten Atemzug. Komm bitte zu uns. Er ließ sie durch den Boten grüßen und ihr sagen, Allah gehört, was er nimmt und was er gibt. Jedes Geschöpf hat bei ihm eine bestimmte Frist. So soll er sie sich gedulden und mit seinem Lohn im Jenseits rechnen. Und dann kommt das nochmal. Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als man ihm den Jungen gegeben hat, der ist doch gegangen danach, und der Junge war schon gestorben. Der Prophet hat ihn getragen und er hat das gesehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geweint. Sa'd radhiyallahu anhu ibn Abu Qas sah das, der sagt, was ist das, o Prophet, du weinst? Ein Kind ist gestorben, du weinst? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist eine Barmherzigkeit. Das ist eine Barmherzigkeit, die in den Herzen von den Dienern von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben wurde. Und nämlich Allah schenkt denjenigen Barmherzigkeit, die barmherzig sind. Wenn du barmherzig bist, dann wird Allah dir auch Barmherzigkeit schenken. Aber wenn du keine Barmherzigkeit hast, dann wirst du das auch nicht bekommen. Und deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier geweint. Anas radhiyallahu alaihi berichtete, der Gesandte Allahs kam zu seinem Sohn Ibrahim, während er im Todeskampf war, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Tränen flossen. Daraufhin sagte Abdurrahman ibn Auf zu ihm, o Gesandte Allahs, auch du weinst. Er sagte, o Ibn Auf, es ist eine Barmherzigkeit. Dann fügte er hinzu, das Auge tränt, das Herz trauert. Und wir sagen nur, was unser Gott billigt. Doch sind wir gewiss traurig, o Ibrahim, wegen der Trennung. Das heißt, der Prophet hat auch geweint, weil sein Sohn starb. Aber er sagte die Wörter. Unser Herz, das Auge tränt, das Auge weint. Das Herz ist traurig. Aber wir akzeptieren, was Allah beschlossen hat. Und wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Und zwar, wir sagen, Allah hat das gegeben, Allah hat das genommen. Aber wir sind traurig, weil wir die Person nicht mehr treffen können, wir nicht mehr sehen können in diesem Leben. Und das ist ganz normal. Wenn du etwas hast, wenn du einen Freund hast und du siehst ihn nicht mehr, bist du nicht traurig? Da kann man nicht sagen, nein. Deshalb, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Man sieht hier, wie man sich bei solchen Themen verhält. Und nicht, dass man übertreibt. Nicht, dass man übertreibt. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Siebter, vierter, 14. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك